Gewiss, Allah ist der Kenner des Verborgenen der Himmel und der Erde. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.